Du kannst die Ärzte warnen, wenn ich rap, fling neid ja um mir, das ist erste Sahne. Nimm mich mit nach Haus, ist was willst du gerne sagen? Zu meinem Song machst du sie Party wie beim Ernstedarmfest. Ich bring euch heute Mundartschild. Sie nimmt mein Hot den Mund, der Bitch. Ich scheiß auf euren Untergrund und Mist. Ich find euch Schwotten unterbelichtet. Das Honey Rap ist wie von Eminem. Niemand voneinander. Du hab ich mein Talent von mir und er von einem anderen. Grüß euch, ich bin der Zögel des Nöde. Tropft's mir aus der Fähre, ich hab einen gröberen Vögel. Ich bin so gut im Rappen, will bei alle Wettbewerben. Du bringst die Pappen nicht mal auf wegen einem Fettgewebe. Du bist kein Multitalent, sondern ein Freak in der Szene. Ich lach dir aus, ich werd mich niemals benehmen. Ein Rapper, zwei Rapper, drei Rapper, vier. Du machst das Gangster, doch hast kein Messer hier. 5 Rapper, 6 Rapper, 7 Rapper, 8. Schwebst aus dem Club, weil der Fliegen besser passt. Ein Rapper, 2 Rapper, 3 Rapper, 4. Du machst auf Gangster, doch hast kein Messer hier. 5 Rapper, 6 Rapper, 7 Rapper, 8. Schwebst aus dem Club, weil der Fliegen besser passt. Rim, Ele, Mechnene, wir sind Nürnberger Kür. Matsch, Blaffner, Kemaffner, ihr seid Hürler für. Was? Was das vor der Sprache, mir die hat's ja nicht. Und da krieg ich schon Krach. Du weißt, dass ich die Welt nur verarscht, das war's. Meine Rams gängen noch, das ist erste Klasse. Das Beste, was euch heute passieren konnte. Über drüber, mega Trap, Rap an die Fronte. Stylisch wie Erdbeeren, frisch wie Rasierwasser. Gute Promotion und schon werden wir krasser. Mama sagte mir, ich soll Mutterficker den Mittelfinger zeigen. Die Bitches sind am Neiden, ich bitte immer weiter. Ich hab euch Schee auf der Schaufel, Schee am Krawadel. Alter, deine Moves verno, wie Rahim. Ich bin nicht Fadel, Madel. Ich zag da mein Battle. Ich bin kein Gangster, komm mit 16 zu einem Stadt am Fadel. Ein Rapper, zwei Rapper, drei Rapper, vier. Du machst auf Gangster, doch hast kein Messer hier. 5 Rapper, 6 Rapper, 7 Rapper, 8. Schwebst aus dem Club, weil der Fliegen besser passt. Ein Rapper, zwei Rapper, drei Rapper, vier. Du machst auf Gangster, doch hast kein Messer hier. 5 Rapper, 6 Rapper, 7 Rapper, 8. Schwebst aus dem Club, weil der Fliegen besser passt. Du sagst, du hättest das Game in der Hand, lass die Hand los, jetzt hast du keinen Fame mehr im Land. Ich muss zugeben, diese Reime hier sind für dich zu hoch. Sag noch ein falsches Wort und du bist schon tot. Du sagst, du seist der Meister in dem Land. Du bist ein Klempner mit einem Kleister in der Hand. Okay, ich muss dich wohl in die Schranken weisen. Wie du rappst und was dir von dir gibst, ist blanke Scheiße. Homie, sorry, das ist Kindergartenniveau. Machst auf hart und wirst Kinder schlagen am Klo. Doch selbst diese haben mehr Respekt für einen Tanten als vor dir. Gangsterfaker, hör auf, bevor dich noch mehr blamierst. Junge, wär ich kein Rapper, würde ich dazu stehen und nicht auf Hip-Hop machen. Deine Raps nerven, wie die Geräusche von Flip-Flops machen. Und sag mir nicht so wegen Technik feilen, weil wegen deinem Nichtskönnen muss ich entsetzlich speiben. Ein Rapper, zwei Rapper, drei Rapper, vier. Du machst auf Gangster, doch hast kein Messer hier. 5 Rapper, 6 Rapper, 7 Rapper, 8. Schwebst aus dem Club, weil der Fliegen besser passt. Ein Rapper, zwei Rapper, drei Rapper, vier. Du machst auf Gangster, doch hast kein Messer hier. 5 Rapper, 6 Rapper, 7 Rapper, 8. Schwebst aus dem Club, weil der Fliegen besser passt.